Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 17. In der nächsten Nacht gegen 12 Uhr verließ Nagel endlich das Hotel. Er hatte keine Vorbereitungen getroffen, hatte aber an seine Schwester geschrieben und für Martha Geld in einen Briefumschlag gelegt. Im Übrigen standen seine Koffer, sein Geigenkasten und der alte Stuhl, den er gekauft hatte, an ihrem Platz, und auf dem Tisch lagen ein paar Briefe umher. Seine Rechnung hatte er nicht bezahlt, das hatte er vollständig vergessen. Kurz bevor er von zu Hause fortging, bat er Sarah, die Fenster zu putzen, bis er wieder zurückkäme, und Sarah hatte es auch versprochen, obwohl es mitten in der Nacht war. Er selbst wusch sich sorgfältig Gesicht und Hände und verließ dann das Zimmer. Er war die ganze Zeit ruhig, fast schlapp. Herrgott, war es denn der Mühe wert, deshalb viel Wesens zu machen und großen Lärm zu schlagen? Ein Jahr früher oder später spielte keine Rolle. Außerdem war dies doch ein Gedanke, mit dem er schon seit langer Zeit umging. Er war jetzt auch seine Enttäuschungen, seine vielen fehlgeschlagenen Hoffnungen, des Humbugs überall, dieses feinen, täglichen Betrugs von Seiten aller Menschen, durchaus müde. Noch einmal fiel ihm Minute ein, den er ebenfalls mit etwas Geld in einem Briefumschlag bedacht hatte, obwohl ihn sein Argwohn gegen diesen armen, gichtbrüchigen Zwerg niemals verließ. Er dachte an Frau Stenersen, die, krank und asthmatisch, ihren Mann vor dessen Augen betrog und sich niemals mit einer Miene verriet, an Kammer, diesen kleinen, geldgierigen Dummkopf, die ihre falschen Arme nach ihm ausstreckte, wohin er auch reiste, und ständig in seinen Taschen nach immer mehr suchte. Im Osten und im Westen, im Inland, im Ausland, hatte er dieselben Menschen getroffen. Alles war gemein und unecht und schandbar trostlos. Vom Bettler, der eine gesunde Hand im Verband trug, bis zum blauen Himmel, der von Ozon überfloss. Und er selbst? War er selbst besser? Nein, nein, er war nicht besser. Aber jetzt war er ja auch am Ende. Er nahm den Weg an den Speichern vorbei, um die Schiffe noch einmal zu sehen. Und als er über den letzten Quai ging, zog er plötzlich seinen eisernen Ring vom Finger und warf ihn ins Meer. Er beobachtete, wie er weit draußen niederfiel. Sieh nun, im letzten Augenblick machte man noch einen kleinen Versuch, sich vom Humbug zu befreien. An Martha Gudes kleinem Haus blieb er stehen und sah zum letzten Mal durch die Fenster. Alles war wie gewöhnlich, ruhig und still und niemand zu sehen. Leb wohl, sagte er und ging weiter. Ohne es zu wissen, lenkte er seine Schritte zum Pfarrhof hin. Erst als er bereits den Hofplatz wie eine Lichtung im Wald liegen sah, merkte er, wie weit er gekommen war. Er hielt an. Wo wollte er hin? Was wollte er auf diesem Weg? Einen letzten Blick auf die beiden Fenster im ersten Stock werfen, der eitlen Hoffnung nachgehen, ein Gesicht zu sehen, das sich niemals zeigte? Nein, man ging nicht dorthin. Freilich, man war die ganze Zeit entschlossen, es zu tun, aber man tat es nicht. Er blieb noch eine Weile stehen und sah mit langen Blicken zum Pfarrhof hin. Er schwankte, etwas in ihm bat. »Leb wohl«, sagte er wieder. Dann wandte er sich rasch um und schlug einen Seitenweg ein, der tiefer in den Wald führte. Jetzt galt es, der Nase nachzugehen und sich an dem ersten, besten, zufälligen Platz niederzulassen. Vor allem keine Berechnung, keine Sentimentalität. Worauf war doch Carlsen in seiner lächerlichen Verzweiflung verfallen, als sei diese kleine Affäre so vieler Anstalten wert. Er bemerkt, dass eines seiner Schuhbänder aufgegangen ist und bleibt stehen, stellt den Fuß auf einen Erdhaufen und bindet es wieder. Kurz darauf setzt er sich hin. Ohne darüber nachzudenken, hatte er sich hingesetzt. Er sah sich um, große Kiefern, überall große Kiefern. Hier und da ein Wacholderbusch, Erde, Heidekraut. Gut, gut. Dann zieht er seine Brieftasche hervor und legt die Briefe an Martha und Minute hinein. In einem besonderen Fach liegt Dagnys Taschentuch in Papier eingeschlagen. Und er nimmt es heraus, küsst es viele Male, kniet nieder, küsst es wieder und reißt es dann langsam in kleine Fetzen. Das beschäftigt ihn eine lange Zeit. Es wird 1 Uhr, wird 1/2. Und immer noch reißt und reißt er das Tuch in winzig kleine Fetzen. Endlich hat er das Taschentuch vollkommen unkenntlich gemacht. Es sind fast nur noch Fäden übrig. Er steht auf und legt alles unter einen Stein, versteckt es, damit niemand es finden kann, und setzt sich wieder. Ja, das war wohl alles. Und er besinnt sich, aber es fällt ihm nichts mehr ein. Dann zieht er seine Uhr auf, wie er es jeden Abend zu tun pflegte, wenn er zu Bett ging. Er späht umher. Es ist ziemlich dunkel im Wald. Er kann nichts Verdächtiges sehen. Er lauscht, hält den Atem an und lauscht. Kein Ton ist zu hören, die Vögel sind stumm. Die Nacht ist mild und tot. Und er greift in die Westentasche und holt die kleine Flasche heraus. Die Flasche hat einen Glaspfropfen. Über diesen ist mit einer blauen Apothekerschnur eine dreifache Papierhülle gebunden. Er löst die Schnur und nimmt den Pfropfen ab. Klar wie Wasser, mit einem schwachen Mandelgeruch. Er hält das Glas vor die Augen, es ist halb voll. Und im gleichen Augenblick hört er in weiter Ferne einen Laut, ein paar singende Schläge. Es war die Kirchenuhr, die in der Stadt 2 Uhr schlug. Er flüstert, die Stunde hat geschlagen. Und rasch hebt er das Glas zum Mund und leert es. Im ersten Augenblick saß er noch aufrecht, mit geschlossenen Augen, das leere Glas in der einen und den Pfropfen in der anderen Hand. Das Ganze war so leicht gegangen, dass er es nicht richtig verfolgt hatte. Hinterher begannen die Gedanken ihm nach und nach zum Kopf zu strömen. Er öffnete die Augen und sah sich erschreckt um. All das, diese Bäume, diesen Himmel, diese Erde, sollte er jetzt nie mehr sehen. Schon schlich das Gift in ihm um, zog sich durch feine Gewebe, brach sich einen blauen Weg bis zu seinen Adern. Bald würde er in Krampf verfallen, bald steif daliegen. Deutlich spürt er einen bitteren Geschmack im Mund und fühlt, wie seine Zunge sich mehr und mehr zusammenzieht. Dann fuchtelt er ziellos mit den Armen, um zu sehen, wie weit er schon tot ist. Er beginnt die Bäume zu zählen, kommt bis 10 und gibt auf. Nein, sollte er wirklich sterben, jetzt, heute Nacht? Er nahm ganz deutlich wahr, wie die Säure in seinen Eingeweiden ihre Wirkung tat. Nein, warum jetzt? Warum sofort? Herrgott, es durfte nicht gerade jetzt geschehen. Musste es denn sein? Wie dunkel es schon vor den Augen wurde. Wie es über den Wald rauschte, obwohl kein Wind ging. Warum mussten nun auch rote Wolken über die Baumwipfel zu treiben beginnen? Plötzlich stürzten die Gedanken der ganzen Welt mit übermächtiger Gewalt auf ihn ein. Er war noch nicht bereit. Noch 1000 Dinge musste er vorher tun. Sein Gehirn leuchtet und flammt von all dem, was er hätte tun sollen. Er hatte seine Rechnung im Hotel noch nicht bezahlt, hatte es vergessen. Es war ein Versehen und er wollte es wieder gut machen. Nein, für diese Nacht musste er verschont bleiben. 1 Stunde noch, ein wenig mehr als 1 Stunde. Großer Gott, er hatte auch vergessen, noch einen Brief zu schreiben. 1, 2 Zeilen an einen Mann in Finnland. Es handelte sich um die Schwester, ihr ganzes Eigentum. So klar war sein Bewusstsein mitten in dieser Verzweiflung und sein Gehirn arbeitete so angespannt, dass er sich sogar mit den verschiedenen Abonnements der Zeitungen, die er sich hielt, beschäftigte. Nein, er hatte auch die Zeitungen nicht gekündigt. Sie würden unablässig kommen, würden sein Zimmer vom Boden bis zur Decke füllen. Was sollte er tun? Mit beiden Händen reißt er Heidekraut aus, wirft sich auf den Bauch und versucht, das Gift wieder herauszubekommen, steckt den Finger in den Hals, aber vergebens. Nein, er wollte nicht sterben, nicht heute Nacht, auch morgen nicht. Er wollte niemals sterben, er wollte leben, wollte die Sonne noch eine Ewigkeit sehen und dieses bisschen Gift wollte er nicht bei sich behalten. Heraus musste es, bevor es ihn tötete. Heraus, es musste heraus. Vor Schrecken wild springt er auf und beginnt im Wald herum zu taumeln und nach Wasser zu suchen. Und er ruft, Wasser, Wasser, das weit weg ein Echo hallt. Mehrere Minuten lang rast er so umher, läuft nach allen Richtungen, prallt gegen Baumstämme, setzt mit weiten Sprüngen über Wacholderbüsche und stöhnt laut. Und er findet kein Wasser. Endlich stolpert er und fällt hin. Seine Hände reißen im Fallen die Heideerde auf. Und an der einen Wange fühlt er einen schwachen Schmerz. Er versucht, sich zu rühren, aufzustehen. Der Sturz hatte ihn betäubt, er sinkt wieder zurück. wird immer matter und steht nicht mehr auf. Ja, ja, in Gottes Namen. Dann war also nicht mehr zu helfen. Dann musste er also doch sterben. Vielleicht wäre er gerettet gewesen, wenn er noch Kräfte genug gehabt hätte, irgendwo Wasser zu finden. Ach, wie schlecht endete es mit ihm und wie gut hatte er es sich einmal gedacht. Jetzt sollte er vergiftet unter freiem Himmel zugrunde gehen. Aber warum war er nicht schon steif? Er konnte doch die Finger rühren, die Augenlider heben. Wie lange es doch dauerte. Er streicht sich über das Gesicht, es ist kalt und nass von Schweiß. Er war nach vorn gefallen und lag mit dem Kopf nach unten. Er bleibt liegen und macht keine weiteren Umstände. Alle seine Glieder beben noch. Er hat eine Wunde in der Backe und lässt sie ruhig bluten. Wie lange es doch dauerte. Und geduldig liegt er da und wartet. Wieder hört er die Kirchenuhr schlagen. Sie schlägt 3 Uhr. Er stutzt. War es möglich, dass er das Gift schon eine Stunde in sich getragen hatte, ohne zu sterben? Er stützt sich auf den Ellbogen und sieht auf die Uhr. Ja, es war 3 Uhr. Wie lange es doch dauerte. Ja, in Gottes Namen, es war trotzdem am besten, er starb jetzt. Und als ihm plötzlich Dagny einfiel, wurde er mit seinem Schicksal zufrieden und bekam Tränen in die Augen. Sentimental, unter Gebeten und stillem Weinen begann er in seinem Kopfe alles zusammenzusuchen, was er für Dagny tun wollte. Wie wollte er sie vor allem Bösen beschützen? Und wieder schlägt die Uhr. Halb abwesend zählt er 4 Schläge und denkt nicht mehr darüber nach. Es galt, geduldig zu sein. Dann faltete er die Hände und bat, schnell sterben zu dürfen, in einigen Minuten. Dann konnte er vielleicht noch zu Dagny kommen, ehe sie erwachte. Er wollte dankbar alles und alle dafür preisen. Es wäre eine große Gnade, und er habe jetzt nur noch diesen einzigen innigen Wunsch. Er schloss die Augen und schlief ein. 3 Stunden lang schlief er. Als er erwachte, schien die Sonne auf ihn nieder und durch den ganzen Wald scholl ein lautes, brausendes Vogelgezwitscher. Rasch stand er auf und sah um sich. Er erinnerte sich sofort an alles, was in der Nacht geschehen war. Die Flasche lag noch neben ihm. Und er erinnerte sich auch noch, wie innig er zum Schluss Gott gebeten hatte, recht bald sterben zu dürfen. Und er lebte noch. Er begriff nichts, dachte vergebens über alles nach und fühlte nur, dass er immer noch nicht tot war. Er stand auf, nahm die Flasche an sich und machte einige Schritte. Nein, wie sich ihm doch immer wieder und bei allem Hindernisse entgegenstellten, so ehrlich er es auch meinte. Was war mit dem Gift los? Es war echte Blausäure. Ein Arzt hatte es für hinreichend erklärt, für mehr als genug. Er hatte auch den Hund des Pfarrers mit einer ganz kleinen Probe mausetot gemacht. Und es war das gleiche Glas, es war halb voll gewesen. Er wusste noch, dass er dies mit seinen eigenen Augen gesehen hatte, bevor er es leerte. Er hatte das Fläschchen auch niemals aus der Hand gegeben. Er trug es immer in der Westentasche. Wie ein Blitz durchfährt es ihn, dass das Glas doch schon in fremden Händen gewesen war. Er bleibt stehen und knipst unwillkürlich mit den Fingern. Ja, ein Irrtum war nicht möglich. Minute hatte es eine ganze Nacht bei sich gehabt. An dem Junggesellenabend im Hotel seiner Zeit hatte er Minute seine Weste geschenkt. Das Fläschchen, die Uhr und einige Papiere waren in den Taschen geblieben. Minute hatte die Sachen früh am nächsten Morgen zurückgegeben. Oh, dieser alte närrische Krüppel! Da hatte er sich wieder mit seiner durchtriebenen Gutmütigkeit eingemischt. Verbittert biss Nagel die Zähne zusammen. Was hatte er in jener Nacht in seinem Zimmer gesagt? Hatte er nicht ausdrücklich erklärt, dass er nicht den Mut habe, das Gift zu nehmen? Und er hatte nun eine heuchlerische und grundverdorbene Missgestalt von einem Mannsbild neben ihm auf einem Stuhl gesessen und hatte insgeheim nicht an seine Worte geglaubt. Der Lump, der Maulwurf. Er war heimgegangen, hatte das Glas ausgeleert, es vielleicht sogar gut gespült, gereinigt und darauf halb mit Wasser gefüllt. Und nach dieser schönen Tat war er zu Bett gegangen und hatte ruhig geschlafen. Er geht in sein Zimmer hinauf und setzt sich ans Fenster. Der ganze Marktplatz liegt vor ihm. In einem Ring von Menschen, mitten auf der sandigen Straße, sieht er Minute auf- und niederhüpfen und tanzen. Er hat keinen Rock an und hat auch seine Schuhe ausgezogen. Er tanzt und wischt sich unaufhörlich den Schweiß ab. Und wenn er fertig ist, nimmt er seine Öre von den Zuschauern entgegen. Ja, Minute hatte seine alte Tätigkeit wieder aufgenommen, hatte wieder angefangen zu tanzen. Nagel wartet, bis er fertig ist, wo die Leute sich zerstreut haben, dann schickt er einen Boten nach ihm. Minute kommt, ehrerbietig wie immer, mit gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen. »Ich habe einen Brief für Sie«, sagt Nagel. Man erreicht ihm den Brief, steckt ihn tief in Minutes Rocktasche und beginnt mit ihm zu sprechen. »Sie haben mich in eine große Verlegenheit gebracht, mein Freund. Sie haben mich genarrt, mich mit einer Hinterlist, die ich bewundern muss, obwohl sie mich auch erbittert hat, an der Nase herumgeführt. Haben Sie Zeit? Erinnern Sie sich, dass ich einmal versprach, Ihnen etwas zu erklären? Nun wohl, ich will Ihnen jetzt diese Erklärung geben. Der Augenblick ist gekommen. Darf ich Sie übrigens fragen, haben Sie gehört, dass man in der Stadt über mich spricht und sagt, ich sei verrückt? Ich will Sie beruhigen, ich bin nicht verrückt. Ich gebe zu, in der letzten Zeit ein wenig verwirrt gewesen zu sein. Es ist mir eine ganze Reihe Dinge begegnet, die mir nicht immer günstig waren. Das Schicksal hat es so gewollt. Aber jetzt bin ich wieder ganz gesund. Es fehlt mir nichts mehr. Ich bitte Sie, sich das zu merken. Es hat wohl keinen Sinn, Ihnen etwas anzubieten. Nein, Minute wollte nichts. Das wusste ich schon. Kurz und gut, ich bin voller Misstrauen, Gröger. Sie verstehen vielleicht, worauf ich abziele. Sie haben mich so großartig betrogen, dass ich nicht mehr versuche, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie haben mich in einer sehr ernsten Angelegenheit einfach hinters Licht geführt. Alles aus Uneigennützigkeit ihrerseits, aus Herzensgüte, wenn Sie wollen. Aber Sie haben es eben doch getan. Haben Sie nicht diese kleine Flasche hier in Ihren Händen gehabt? Minute schielt auf die Flasche hin und antwortet nicht. Es war Gift darin. Sie ist ausgeleert und wieder halb mit Wasser gefüllt worden. Heute Nacht war nur Wasser darin. Minute sagt noch immer nichts. Sehen Sie, eigentlich ist das kein böses Werk. Der das getan hat, hat es aus reinem Herzen getan, gerade um Böses zu verhindern. Aber Sie haben es getan. Pause. Nicht wahr? Ja, antwortet Minute endlich. Ja. Und in Ihren Augen war das recht getan. Aber in meinen nimmt sich das anders aus. Warum taten Sie das? Ich dachte, Sie könnten vielleicht... Pause. Tja, sehen Sie. Aber da haben Sie sich geirrt, Gröger. Ihr gutes Herz hat Sie irregeführt. Sagte ich nicht in jener Nacht, als Sie das Gift mitnahmen, ausdrücklich, dass ich nicht den Mut finden würde, es selbst zu trinken? Aber ich fürchtete trotzdem, dass Sie es tun könnten. Und jetzt haben Sie es ja getan. Habe ich es getan? Sie haben sich selbst zum Narren gehalten, guter Mann. Allerdings habe ich die Flasche heute Nacht ausgeleert, aber merken Sie sich, ich habe nicht davon gekostet. Minute sieht ihn erstaunt an. Ja, sehen Sie, jetzt haben Sie eine lange Nase bekommen. Man geht im Lauf der Nacht spazieren, kommt zu den Speichern hinunter, stößt auf eine Katze, die sich in den fürchterlichsten Qualen über den ganzen Kai hinwindet. Man bleibt stehen, besieht sich die Katze, es ist ihr etwas in den Hals geraten, eine Fischangel, und sie hustet und windet sich und bringt sie weder herauf noch hinunter. Aber aus ihrem Maul fließt Blut. Gut, man ergreift die Katze und versucht, die Fischangel herauszuziehen. Vor Schmerz aber kann sich die Katze nicht stillhalten. Sie wälzt sich auf dem Rücken. In ihrer Raserei schlägt sie mit den Krallen um sich und eins, zwei, drei zerreißt sie einem die Backe, so wie Sie sehen, dass zum Beispiel meine Backe zerfetzt ist. Jetzt aber ist die Katze nahe am Ersticken und blutet beständig aus dem Halse. Was soll man da machen? Während man da sitzt und überlegt, schlägt die Kirchenuhr 2. Es ist also zu spät, um bei irgendjemand Hilfe zu holen, denn es ist 2 Uhr nachts. Da erinnert man sich plötzlich daran, dass man eine kleine, wohltätige Giftflasche in der Westentasche trägt. Man möchte den Qualen des Tieres ein Ende machen und schüttet ihm den Inhalt des Glases in den Schlund. Das Tier glaubt, etwas furchtbar Gefährliches eingeflößt bekommen zu haben. Es krümmt sich zusammen und starrt mit entsetzten Augen um sich, macht plötzlich einen himmelhohen Satz, reißt sich los, macht wieder einen himmelhohen Satz und beginnt, sich auf dem Quai entlang zu wenden. Was nun? Ja, im Glas war nur Wasser. Das konnte nicht töten. Das konnte nur noch stärker peinigen. Und die Katze hat immer noch den Angelhaken im Hals und blutet und keucht nach Luft. Früher oder später verblutet sie sich oder sie erstickt stumm und qualvoll, allein in einem Winkel. Es war in guter Absicht geschehen, sagt Minute. Natürlich. Sie tun immer nur, was gut und ehrlich ist. Man kann sie einfach nicht auf einem Abweg ertappen. Und insofern ist dieser feine und rechtschaffene Schwindel mit meinem Gift nichts Neues für sie. Zum Beispiel jetzt, als sie unten auf dem Marktplatz tanzten. Ich stand hier am Fenster und sah zu. Ich will Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie es taten. Ich will nur fragen, warum zogen Sie Ihre Stiefel aus? Sie haben doch jetzt Stiefel an. Warum hatten Sie sie also ausgezogen, als Sie tanzten? Um sie nicht abzunützen. Genau, was ich erwartete. Ich wusste, dass Sie so antworten würden, deshalb fragte ich. Sie sind die peinlichst durchgeführte Reinheit in 2 Stiefeln, die unangreifbarste Seele der Stadt. Alles ist gut und uneigennützig an Ihnen. Sie sind ohne Flecken und ohne Falte. Ich wollte Sie einmal auf die Probe stellen und Sie überreden, gegen Bezahlung die Vaterschaft an einem fremden Kind zu übernehmen. Obwohl Sie arm sind und dieses Geld wahrhaftig gut gebrauchen könnten, schlugen Sie doch dieses Angebot aus. Ihr Gemüt kam schon bei dem bloßen Gedanken an einen unreinen Handel in Aufruhr und ich konnte nichts bei Ihnen erreichen, trotzdem ich sogar 200 Kronen bot. Hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, würde ich Sie nicht so grob beleidigt haben. Ich hatte noch keinen klaren Eindruck von Ihnen. Jetzt dagegen weiß ich, dass man bei Ihnen seinen Gaul gut in der Gewalt haben muss. Aber bleiben wir bei dem, was wir sprachen. Dass sie die Schuhe ausziehen und barfuß tanzen, ohne die Leute darauf aufmerksam zu machen, ohne der Schmerzen zu achten und ohne zu klagen. Das eben ist ein Charakterzug an ihnen. Sie jammern nicht, sie sagen nicht ungefähr so, seht, ich ziehe die Stiefel aus, um sie nicht abzunützen. Ich bin dazu gezwungen, so arm bin ich. Nein, sie wirken, wenn ich so sagen darf, stillschweigend. Sie führen das Prinzip durch, niemals jemand um etwas anzugehen, erreichen trotzdem alles, was sie erreichen wollen, und haben selbst den Mund dabei nicht geöffnet. Sie sind absolut unangreifbar, obwohl den anderen wie sich selbst gegenüber. Ich stelle diesen Charakterzug bei Ihnen fest und gehe weiter. Sie dürfen nicht ungeduldig werden, ich komme am Schluss schon noch zu meiner Erklärung. Sie sagten einmal etwas über Fräulein Gude, worüber ich oft nachgedacht habe. Sie sagten, dass sie vielleicht nicht so vollkommen unzugänglich sei, wenn man sich nur ein wenig fein betrage. Zumindest hätten Sie Verschiedenes bei ihr erreicht. Nein, aber, Sie sehen, ich habe es mir gemerkt. Es war an dem Abend, an dem wir beide hier beisammen saßen und tranken. Das heißt, ich trank und Sie sahen zu. Sie sagten, dass Martha, ja, Sie nannten sie nur Martha und erzählten auch, Sie nenne sie immer Johannes, nicht wahr? Ich lüge nicht. Sie nennt sie doch Johannes. Sehen Sie? Auch daran erinnere ich mich. Na, Sie sagten, dass Martha sogar so weit gegangen sei, Ihnen alles Mögliche zu erlauben. Und Sie machten sogar eine wirklich ekelhafte Bewegung mit dem Zeigefinger, als Sie das sagten. Minute fährt auf, er ist rot im Gesicht und unterbricht ihn laut. Das habe ich niemals gesagt. Niemals habe ich das gesagt. Wie? Nicht? Haben Sie es wirklich nicht gesagt? Wenn ich nun Sarah riefe und sie bäte zu bezeugen, dass sie sich während unseres Gesprächs im Zimmer nebenan befunden und durch diese dünnen Wände jedes Wort gehört habe. Na, jetzt wird also durch ihr Leugnen das Ganze umgestürzt. Ich hätte sie gerne ein wenig darüber ausgeforscht, es interessiert mich. Und ich habe oft daran gedacht, wenn Sie es jetzt aber abstreiten. Ich bitte Sie übrigens, setzen Sie sich wieder. Gehen Sie nicht wie das letzte Mal Hals über Kopf fort. Die Tür ist außerdem abgeschlossen. Ich habe sie abgeschlossen. Nagel zündet sich eine Zigarre an. Und während er das tut, hält er plötzlich inne. Nein, aber du großer Gott, sagt er, Gott behüte mich. Ich habe mich ja furchtbar geirrt, Herr Gröger. Ich bitte Sie wirklich um Verzeihung, es ist wahr. Sie haben es nicht gesagt. Vergessen Sie es, lieber Freund. Ein anderer und nicht Sie hat das gesagt. Ich entsinne mich jetzt. Ich hörte es vor ein paar Wochen. Wie konnte ich einen einzigen Augenblick glauben, dass Sie eine Dame bloßstellen würden und vor allen Dingen sich selbst bloßstellen? Auf solche Weise. Ich verstehe nicht, wie mir das einfallen konnte. Ich muss doch ziemlich verrückt sein. Hören Sie übrigens, ich merke es, wenn ich mich geirrt habe. Und ich bitte sofort um Entschuldigung. Also bin ich doch nicht verrückt, nicht wahr? Wenn ich trotzdem etwas ungeordnet, etwas wild rede, dann dürfen Sie nicht glauben, dass ich das mit Absicht tue. Ich will nicht versuchen, Sie blind und taub zu schwätzen, das dürfen Sie nicht glauben. Das wäre ja umso unmöglicher, als Sie selbst beinahe kein Wort sagen. Nein, ich rede also in dieser seltsamen, unüberlegten Art und Weise, weil meine Stimmung augenblicklich so ist. Das ist der ganze Grund. Entschuldigen Sie, dass ich von der Sache abgekommen bin. Sie werden vielleicht ungeduldig und sehnen sich nach der Erklärung.